The consequence of how dangerous it is to drink is this album. Dieses Album ist die Konsequenz aus der Feststellung, wie gefährlich Alkohol trinken ist. Wir schrieben es direkt nach einem Unfall, den ich 2007 hatte, weil ich in Russland zu viel Wodka getrunken hatte. Danach hatte ich das Bedürfnis, über den Wert des Lebens zu reden, davon, wie wertvoll jeder Tag als Mensch auf Erden ist, über Liebe, Ängste und all diese Dinge. David Baruchel, der zweite Sänger von Babylon Circus, hat den Unfall nur knapp überlebt. Er wollte die Treppe runter ins Erdgeschoss, um Zigaretten zu holen. Da war nur keine Treppe. Er schlug sich den Schädel auf, verbrachte Monate in Krankenhäusern und konnte eine ganze Weile nicht mal mehr Französisch sprechen. Babylon Circus war für ihn überlebenswichtig. Das hat auch der Band neue Impulse gegeben. Wir stoßen immer Türen auf und gehen neue Wege. Bei diesem Album mussten wir es sogar. Nach dem Unfall ging es um unser Überleben. Es war eine Wiedergeburt und ohne groß darüber nachzudenken, schrieben wir die Lieder runter. Wir brauchten einfach das Gefühl, wieder zu leben. Und das ist auf dieser CD. Deshalb lieben wir sie. Neun Bandmitglieder inklusive DJ stehen bei Babylon Circus auf der Bühne. Zusätzlich reist ein Theater- und Zirkusregisseur mit, der mit dem Team an der Choreografie feilt. Musikalisch erinnert das Ganze an die bunte Mischung aus der Szene Barcelonas um Manu Chao. Ein Vorbild? Not really model, but a kind of a departure point. Nicht direkt Vorbild, aber der Punkt des Aufbruchs. Er hat mich gelehrt, Reggae zu mögen, den ich zu der Zeit nicht leiden konnte. Ich hörte überwiegend Punkrock und Alternative. Er kam also mit dieser Kiffermusik und ich zeigte ihm meine. Und das war der Beginn, wo wir beides mischten. Das war Punky Reggae. Und danach haben wir uns immer mehr geöffnet, bis unser Sound dabei herauskam. Unser Stil. Den herauszufiltern dürfte nicht einfach gewesen sein, denn bei Babylon Circus hat nicht nur jeder einen anderen musikalischen Hintergrund, sondern auch einen kulturellen. Wir sind alle irgendwie Franzosen, aber gemischt mit verschiedenen Ursprüngen. Einer von uns hat einen syrischen Vater, die Mutter Algerierin oder aus Marokko. Einige Eltern sind Muslime, andere Juden. Wir haben alles in dieser Band. Es ist im Grunde ein Abbild der aktuellen französischen Gesellschaft. Das Abbild einer Gesellschaft, die so allerdings nicht von allen geschätzt wird. Maybe it's because the people don't want to watch the reality. Das liegt vielleicht daran, dass die Leute die Realität nicht wahrnehmen wollen. So sieht das nämlich aus. Diese Multikulturalität in Frankreich war eine gute Sache, aber dank Sarkozy geht sie uns jetzt verloren. Es war ein guter Mix, weil es in jeder Stadt überall öffentliche Schulen gab und du bist in die Schule nebenan gegangen. Alle möglichen Leute gingen da gemeinsam zur Schule und wuchsen zusammen auf. Natürlich gibt es Probleme, klar, auch heute. Aber es ist vor allem gegenseitige Bereicherung. Das ist gut. Und wir kennen einander. So sollte das sein. Da auf La Belle Étoile, dem nunmehr vierten Album von Babylon Circus, auch Rap und Hip-Hop ihren Platz haben, könnte man sich gut vorstellen, dass Sarkozys Ausfällen, die Vororte mit dem Hochdruckreiniger sauber zu spülen, mit mindestens ebenso scharfkantigen Texten begegnet wird. Aber weit gefehlt. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht groß in unseren Texten zu erklären. Generell vertrauen wir mehr auf die Kraft unserer Träume und der Poesie, um die Wirklichkeit abzubilden. Und die Wirklichkeit bilden David Baruchel und Manuel Netcu schon dadurch ab, dass sie die multikulturelle Gesellschaft einfach vorleben. Ja. Dass aus dem Traum ein Beruf werden würde, hätten sie sich allerdings nicht, träumen lassen. Es war ein Traum und ist immer noch einer. Immer wenn wir ein Stück unseres Traumes verwirklichen konnten, gibt es einen neuen, größeren Traum. Wir wollen weiterhin Träume haben, irgendwelche Projekte machen. Aber die eigentliche Essenz von Babylon Circus ist Vorstellungskraft. Währenddessen gehen die Vorstellungen darüber, wer der Boss ist bei Babylon Circus, allerdings auseinander. I am the boss. Don't trust this guy. I am the boss. I am the boss. Nach nunmehr 14 Jahren können Babylon Circus auf mehr als 900 Konzerte in aller Welt zurückschauen. Das favorisierte Publikum haben sie aber weder zu Hause noch in irgendwelchen Gegenden am Rande des Universums, sondern hier in Deutschland. They listen carefully. That's the point. But they're able to get crazy. Sie hören sehr aufmerksam zu, aber sie können auch richtig ausrasten, wie es überall auf der Welt passiert. Für uns besteht die Herausforderung darin, sie zum Mitmachen zu bewegen, bis sie ihren Geist, ihren Intellekt abgeben und den Körper sprechen lassen. Sicher fällt jedem von uns der eine oder andere Nachbar ein, der dann nicht viel abzugeben hätte. Interessant ist aber vor allem die Begründung. Die Deutschen hören nur deshalb gut zu, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Ich weiß, warum die Deutschen aufmerksam zuhören. Ich denke, es ist eine Frage der Sprache. Denn im Deutschen ist das Verb meistens am Satzende. Wir hingegen sind lateinische Menschen. Das Verb ist in der Mitte. Im Deutschen kannst du endlos reden, bevor das Entscheidende passiert. In Italien oder in Spanien ist das unmöglich.